D-Radio Wissen. Schaum oder Hase? Behinderter Lehrer ever. An diesem Satz ist das Adjektiv falsch. Ever, Englisch für jemals, leitet nämlich ein Superlativ ein. Deshalb wäre die richtige Form, um das mal ganz kurz klarzustellen, behindertster Lehrer ever. Wobei das sprachliche Niveau generell zu diskutieren wäre bei diesem Satz. Wie dem auch sei, der Satz stand unter einem Bild eines Lehrers bei Facebook, gepostet von einer 14-jährigen Schülerin aus Düsseldorf. Die wurde jetzt zu 20 Stunden gemeinnütziger Arbeit verurteilt. Netzautor Andreas Noll bei mir. Wie hat denn das Gericht diese vergleichsweise hohe Strafe erklärt? Ja, in der Tat ist das eine vergleichsweise hohe Strafe, Thilo, denn die 14-Jährige ist ja gerade erst strafmündig geworden mit 14 Jahren. Und dass der Fall überhaupt vor Gericht gelandet ist, das ist ja schon eine Besonderheit. Häufig wird sowas schulintern geklärt. Der berühmte Eintrag ins Klassenbuch zum Beispiel wäre da eine Maßnahme. Es gibt noch Klassenbücher. Genau, der 64 Jahre alte Sonderschulpädagoge, in diesem Fall in Düsseldorf, der wollte sich mit so einer Sanktion allerdings nicht zufrieden geben und fand, dass es Zeit geworden war, ein Zeichen zu setzen. Und das Gericht ist ihm dahingehend gefolgt und bezeichnete das Verhalten der Schülerin als inakzeptable Straftat. Der Kommentar stand eben unter einem Foto des Lehrers, das das Mädchen heimlich auch noch im Unterricht aufgenommen hatte. Also der Lehrer wusste davon nichts. Bittere Pille. Das Urteil ist, dass, wenn man so will, ja, so eine Generalprävention? Das kann man schon so sagen. Das Thema ist dadurch ja auch in die Öffentlichkeit gelangt. Kaum ein Online-Medium, das nicht über diesen Fall berichtet hat. Aus Sicht der Gewerkschaft, der Lehrergewerkschaft Bildung und Erziehung, stehen viele Lehrer durch ihre Schule oder die Schulaufsicht unter Druck, in der Öffentlichkeit eben nicht über solche Vorfälle zu sprechen, sie nicht zu thematisieren. Das Mobbing wird aus Sicht des Lehrerverbandes zu häufig als Privatproblem des Lehrers, der Lehrer abgetan. Kein Wunder, dass die Vertretung der Lehrer dann entsprechend auch das Urteil begrüßt. Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie sind denn die Reaktionen auf dieses Urteil? Ja, das ist wirklich gemischt quer durch die Bank. Natürlich finden es zahlreiche User übertrieben, dass ein Lehrer, ein Erwachsener hier gegen ein 14-jähriges Mädchen vor Gericht zieht. Udo Vetter vom Lawblog sieht das zum Beispiel so. Andere wiederum sehen darin durchaus eine heilsame Lektion für die Schülerin, die das zumindest nicht mehr machen dürfte. Ein schöner Tweet von André auf Twitter sagt dazu auch noch, du hast das Thema gerade angesprochen. Zitat: Ein Mädchen hat auf Facebook behinderter Lehrer ever gepostet und muss jetzt Sozialstunden ableisten. Hoffentlich in der Duden-Redaktion, schreibt er. Enno Park macht noch auf eine andere Sache aufmerksam, dass jetzt höchstrichterlich entschieden wurde, dass behindert auch als Beleidigung aufzufassen ist. Bemerkenswert an diesem Verfahren. Absolut. Ist auf jeden Fall, dass hier überhaupt ein Strafprozess angestrengt wurde, denn der Lehrer hätte ja auch einfach zivilrechtlich Schadenersatz von der Schülerin erstreiten können und die Löschung des Fotos verlangen können. Unterlassung heißt das dann. Mhm. Aber nun hat das Gericht eben die Beleidigung des Lehrers strafrechtlich festgestellt. Beleidigung, sind wir da bei Paragraph 103, dem Erdogan-Paragraph? Nein, so weit sind wir noch nicht, aber der Paragraph, auf den Erdogan gegen Böhmermann auch ohne Unterstützung der Bundesregierung hätte verweisen können, der wurde hier aktiviert. Das ist Paragraph 185 und Paragraph 185 Strafgesetzbuch, der sieht maximal ein Jahr Gefängnis vor, zumindest für Erwachsene. Bei Minderjährigen steht dagegen der pädagogische Aspekt im Vordergrund und daher eben, wie bei diesem Mädchen, Sozialarbeit. Mhm. Starke Strafe auch. Wie viele User haben das Foto gesehen? Einige, und das war auch ein wichtiger Grund, ein wichtiges Argument für die Verurteilung durch das Gericht, dass das Bild eben nicht im ganz kleinen Kreis geblieben ist, sondern die Facebook-Freunde der Schülerin sowie deren Freunde, die konnten dieses Foto sehen. Der Eintrag wurde zwar von der Schülerin gelöscht, aber so ist das eben im Netz. Wenn einmal so ein Foto kursiert, dann kriegt man es auch nicht mehr raus. Absolut. Unser Netzautor Andreas Noll mit Reaktion auf das Urteil über eine 14-Jährige, die ihren Lehrer bei Facebook mit einem Bild und der Unterschrift behinderter Lehrer ever bloßgestellt hat. D-Radio Wissen. Schaum oder Hase?